Yeah. Der erste Deutsche, der richtig Welle schiebt. Flair, die neue deutsche Welle. Agro Berlin 2005. Yeah. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Oh, oh. Die deutsche Welle. Yeah. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Oh, oh. Die deutsche Welle. Yeah. Yeah. Ich passe mich in das Bild deiner Kackstudenten. Ihr wolltet mich nicht sehen. Guck, wie das Blatt sich wendet. Leute rennen den Shop. Wollen die neue deutsche Welle. Ich bin ein Hip-Hop-Tsunami, weil ich Leute überschwemme. Das ist Schwarz-Rot-Gold. Hart und stolz. Man sieht's mir nicht an. Doch glaubt mir, meine Mom ist deutsch. Es macht Klick-Klack-Bang. Es schiebt der deutsche Kopf. Komm nach Berlin und du siehst, wie sich die Leute hier boxen. Das ist normal. Das hier ist Multikult. Die meiner Homies kommt von überall. Ihr holt die Bullen. Wir sind die Außenseiter. Wir sind Agro Berlin. Schwarz-Weiß egal. Jeder ist die Agro in Berlin. Ich hab's gesagt. Mann, ich werd mich rächen. Ich werd kommen und die Herzen aller Mädchen brechen. Mit der Basie in der Hand. So crazy ist der Mann. Ihr habt es nicht geschafft. Doch ich hätte jetzt das Game in meiner Hand. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Oh, oh. Die deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle, hier kommt die neue deutsche Welle. Oh, oh. Die deutsche Welle. Yeah. Ein deutscher Schiebwelle. Jetzt bin ich endlich am Rappen. Und jahrelang war es cooler, blöd auf Englisch zu rappen. Eine neue Ära beginnt. Das ist wie Volksmusik. Die Medien boykottieren mich, doch ich werd vom Volk geliebt. Ihr habt es damals nicht geglaubt, es gab nur Papa Bär. Was für ein Kindergarten, heute regelt's Papa Flair. Die Deutschquote ist im Arsch und es ist nix. Ein Radiosender spielt nur Shit, er spielt nur Britney Spears. Spielt nur Ami-Rap, weil man da kein Wort versteht. Und ich werd gnadenlos zensiert, weil man sofort versteht. Deutsche Mucke ist kastriert und ihr seid gegen uns. Weicht den längsten ab und wahl ich damit jeden Punkt. Jetzt kommt die neue deutsche Welle und ich will ne Jung. Und teile es gern mit Juicy Juli oder Silbermond. Denn das ist deutsche Musik, das hier ist eure Musik. 2005 ist das Jahr, an dem was Neues passiert. Hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle, hier kommt die neue deutsche Welle. Deutsche Welle, hier kommt die neue deutsche Welle. Oh, oh. Die deutsche Welle. Yeah. Yeah. Meine Gnade hat dein Limit, du bist gerade am Limit. Die neue deutsche Welle, kommt, man sieht die Fahne am Himmel. Du wolltest abbrechen, lernen, erst das 1x1. Und ich komm locker in die Top 10 auf 1x1. Denn Papa ist da, guck, ich hab's euch gesagt. Deutscher Rap ist ein Kindergarten, ihr habt euren Spaß. Ihr seid nur Party-Bitches. FLER macht Tsunami-Business. Fragt die Bitches, fragt wer ist es. Und sie schreien, der Star der Hitlist. Wow, guck, wie ist der deutsche Mann. Die Nationalhymne kommt heute mit Schlagzeug und Bass. Ey, ich bin der Beste, seht her. Das ganze Land schreit FLER. Hier kommt die